Sonett 27 aus die Sonette an Eert von Anton Wildgans. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Sonett 27. Sie wird mir einst begegnen, irgendwann, wie einem auf verdrossenen Wanderungen ein Lied einfällt, das er als Kind gesungen. Seither sind viele tot, und er ist Mann, und freut sich wie ein Kind, dass er's noch kann. Denn während er zur Klarheit sich gerungen, ist manche Seite in ihm abgesprungen. Sie wird mir einst begegnen, irgendwann, und wird mich fragen nicht, woher, wohin, und wird in mich nicht drängen, weile, raste, einer wie ich ist immer nur zu Gaste, und größer wird sie sein durch Demutsinn, als jene, die wie Krämer Liebe geben, nur Zug um Zug und Leben gegen Leben. Ende von Sonett 27.